Abschnitt 22 aus die Onyxschale. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Die Onyxschale von Victor Orbiter. Das Haus der nackten Frau. Es war nun nicht mehr zu verkennen, dass ich mich in den engen Straßen Venedigs verirrt hatte. Die Mittagsstille stand über der Stadt, und seit 10 Minuten war ich keinem Menschen mehr begegnet. Ich kam durch ganz schmale Gassen, dann über breitere Salizaden und machte schließlich auf einem kleinen Platz Halt. Dort war ein marmorner Brunnen, auf dessen Rand ich mich setzte. In der Ferne sang ein Verkäufer seinen langen Ruf, ein Glockengeläut verhallte, und irgendwo spielte auf einem Cello jemand die Todesstrophe dieser verlorenen Stadt. Und wie ich aufblickte, sah ich an einem offenen Fenster mir gegenüber eine nackte Frau stehen. Sie stand aufrecht, sah mich an und zeigte mir ihre Brüste. Dabei lächelte sie nicht und winkte auch nicht, wie es die Art leichtsinniger Frauen ist, sondern sah ernst und still auf mich hin. Ich stand auf und ging auf das Haus zu. Und auch in meinem Herzen war es ganz ernst und still, als ich die Klinke ihrer Türe drückte. Nachher, als ich wieder heraustrat, sah ich mich noch einmal nach ihrem Hause um, und da bemerkte ich erst, was ich vorhin nicht gesehen hatte, dass nämlich jenes merkwürdige Greifensymbol auch an der Wand dieses Hauses angebracht war. Es ist das ein rundes Reliefbildwerk und stellt den Vogeldrachen Greif dar, der einen Menschen oder auch ein Tier gepackt hat und seine Eingeweide wühlend zerreißt. Man sieht dieses Bildwerk an den alten Palästen des großen Kanales hier und da, auch an der Markuskirche. Aber nirgendwo war es mir so klar und so schön erschienen wie an diesem Hause. Und ich setzte mich auf den Marmorrand des Brunnens und zeichnete es in mein Buch. Ende von Abschnitt 22.